say. I'm just a big head, my mind keeps going on. I'm not the marshal, I don't feel so fine. No dizzy, no haste, the light's on my side. Out in the desert, my people and me. Back in the city, nobody to see. So camel the desert, gather your bones. And I save my tears for eternity. Stop the tape, hold on.

Ihr hört den Nachtschalter auf FSK 93,0 MHz, 101,4 im Kabel. Ja, mit leichter Verspätung hier, dafür aber Straßengeräusch im Hintergrund. Ja, für Leute, die dachten, wie, da steht doch im Programm der Nachtschalter drin, und jetzt läuft eine Nachtschleife, oder auch Leute, die dachten, wie, jetzt schon um 12 Uhr Nachtschleife, das ist ja langweilig. Das ist live jetzt, was wir hier hören, uns beide. Yo, Stereo. Yeah. Und auch noch eine ganze Weile lang hier auf jeden Fall habe ich mir das vorgenommen. Mal gucken. Ist ja, noch. Mein Rhythmus hat sich ja glücklicherweise umgestellt, gerade auf nachts. Passend dazu eben der Nachtschalter hier mit verschiedener Musik zur Nacht, über die Nacht, gegen die Nacht, je nachdem. Was hörten wir denn so bisher? Ich glaube, genau, das erste war was von dir. Ilya and Limited Candy. Out in the Desert, von dem herrlichen Jatari-Label. Ja, habe ich ja wahrscheinlich recht spät, also ich habe die jetzt gerade erst dieses Jahr entdeckt, obwohl ich Lieder davon schon kannte. Naja, endlich ist mal eine Platte davon eingetroffen. Und danach hörten wir zwei Titel von Terror Danger. Das ist so ein Grime-Produzent aus London, der hat unter anderem für Skepta, Wiley oder auch Scheiß die Beats gebaut. Nicht so bekannt als unter dem Namen selber zum Platten veröffentlichen. Aber jetzt Ende September kommt ein Best-of seiner Instrumentals raus unter dem Titel Gremlins auf einem Platten bei einer Plattenfirma in England. Planet Mew heißt die. Ich glaube, das sind so gesammelte Werke aus den letzten 6, 7, 8 Jahren. Und genau, da hörten wir die Titel Piano Madness und Limbo. Und direkt danach so ein bisschen vom Grime weg in eine ganz andere Richtung. Da hörten wir einen Titel von Chrissy Murderbot, Wine You im Bok Bok Remix. Und auch später ein paar mehr Sachen von Chrissy Murderbot, die dann noch ein bisschen anders werden in der Richtung her. Und dann hörten wir einen Titel von High Tone Natural High. Ja, und keine Ahnung, was jetzt gerade eigentlich läuft. Im Hintergrund ganz leise auch nur, ne? Ja, jetzt gerade nochmal Disrupt vom Jatari Label mit dem Dub Police Dub. Okay, und das war ein bisschen zu laut, was ich gerade gesprochen habe hier. Interessant vielleicht auch für Leute, die sich denken, was labern die für ein Quatsch, hat da für komische Titel, die da angesagt werden. Da komme ich auch niemals damit, das mitzuschreiben. Wir versuchen hier laufend während der Sendung die Playlist zu aktualisieren. Die könnt ihr direkt auf der FSK-Website finden, fsk-h.org, und klickt einfach oben links da im Transmitter, heißt das glaube ich, auf die Sendung Nachtschalter, und da stehen dann auch die ganzen Titel. Ihr könnt ja auch gerne kommentieren, also schreiben, super Sendung oder oh, wie langweilig. oder könnt uns auch mailen an musikredaktion@fsk-hh.org. Dirty Babylon boy. Lord Rastaman Ganja Fifi. What's the deal? You know, it's a jag of the beat for real. Policeman and soldier. Policeman, crack and cocaine dealer. On the street, you take away their liberty. You're nothing but a misery. Babylon, you're making their life incomplete. Yeah, now, but surely, surely, soon one day, Babylon, you're gonna get your pay. You're burning down our feet today. Hear what I have to say. Policeman a rush me. It's like say them no trust me. Him raid me ganja place and I claim say that him sus me. Lock me in a the cellar, open the hatch and start to cuss me. Me a go and hold the face, one day Jah a go bust me. Babylon a rest us, mighty Jah Jah bless us. Walking down the street, every day them a try to stress us. Babylon fi leave the corner, load the marijuana. I'm burning up the weed to keep it calmer. Dirty Babylon boy, Lord Rastaman Ganja Fifi. What's the deal? You know it's a jag of beer beat to read. Give me. Der Herr der Lüfte betreibt sein Gemüt. Oh, du Partyschein, du Tropfenstein, da können Neid über Gras und Oberwolt gefährlich sein. Baue im Mossenkeller in der Kiste, ob Ziegel oder Stein, lass es sein. Außenkeller in der Kiste. Ob Ziegel oder Stein, lass es sein. Ja, was ist ein Bauherr? Außenkeller in der Kiste. Ob Ziegel oder Stein, lass es sein. Ja, was ist ein Müsste? Bauhelm aus dem Keller, in der Kiste. Ob Ziegel oder Stein, lass es sein, was es sein müsste. Oh, es ist eine Qual, ja, das ist ganz bestimmt uns nicht egal. Wir haben da nichts zu melden. Treibt's auf die Spitze, sie werden gefüllt, Ritze für Ritze. Oh, Schiff ist eine Wirre, bläst in die Stuben rein. macht alle Leute irre. Oh ja, hau hin, aus dem Keller in der Kiste. Ziegel oder Stein, du lass es sein. Du fass es sein, hau hin, aus dem Keller in der Kiste. Thank you. Ihr hört den Nachtschalter auf FSK 93,0 MHz, Antenne 101,4 im Kabel. Ja, es ist nur möglich, hier zuzuhören, weil das Freie Radio ein fördermitgliedsunterstütztes Radio ist. Und daher werdet Fördermitglieder, helft FSK weiter zu senden. Ruft an 434324, hinterlasst eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder habt Glück und sprecht mit einer Person. Oder benutzt das viel beworbene Internet, fsk-hh.org. Moving your body from side to side, raindrops on my mouth and touch the sky. Tell you when it is, this thing is when the sun now shine. Yo, DJ, just hit up on me, say one more time. The road may be rocky, road may be rough. I'm not putting the year, come me, say push your one for. Check yourself, get one of the minus. Been no papa, change your world, lick up. Why do the water, water, water, water. Real tapa tapa, sleep with me lyrics, smoke, I'm not a pillar. Value in diamonds is withholding the supply, making sure that the supply is regulated and there's never a flood of diamonds on the market. My name is African Boy, G-B-O-S-A. That spells Bosa, Bosa, Bosa, Bosa, eh. Chilling with Buraka, eh. Take over with M.I.A. Don't forget Rai Rai Black Star listing. Floor you like Sunny listing. You're on the ground, so you're looking at the greatest listing. Through your sound system. Buraka, Buraka, Buraka, some, some system. Everybody put your hands up. Middle fingers up, middle this blood clot. Hey, we run this blood clot. Hey, them know. We run this blood clot. Hey, them know. We run this blood clot. Wir sind Ghetto. little bit insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. That I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, that I'll be here 'cause you're all that I got. FSK 93.0 Nachtschalter, die Sendung hier, so zumindest der Name. Und wir hörten gerade vor diesem Titel, der gerade läuft, dessen Namen mir mein Kollege vielleicht gleich mal ins Ohr flüstern mag, ins Mikrofon vielleicht. Oder so geht's? So jetzt schnell. Faint von Cut and Run. Cut and Run ist, glaube ich, auch das Label von denen. Vielleicht auch Dub and Run oder so. Ja. Okay. Ich kenne den Song eigentlich nur als so Rock-Version, Stadion-Rock von Linkin Park. Ich glaube, das ist das Original auch davon. Deswegen dieses und so weiter. Das ist, glaube ich, von Linkin Park. Aber ja, diese Cut and Run oder manchmal auch Dub and Run, die machen immer so lustige Mash-Up-Teile. Super Sache. Und davor hörten wir drei Titel von Schlachthof Bronx. Aus München sind die, genau. Und die haben am Freitag ist schon das Debütalbum von mir rausgekommen, auch gleich betitelt Schlachthof Bronx. Da hörten wir diese keine Ahnung, wie muss man sagen, Reggae-Mashups. Der Stil von denen, eigenbetitelt, ist Munich Bass. Wir hörten da die Titel Bretto 2008 Refix, davor We Run This und davor Die Finger mit einem Track, den sie mit Doubler J aufgenommen haben. Davor lief auch noch jede Menge andere Titel zwischen der letzten Ansage hier, die wir jetzt nicht alle zusammenbekommen, beziehungsweise schon erzählen könnten, aber das ist auch ein bisschen witzlos. Also guck lieber auf die FSK-Website, fsk-hh.org, und da findet ihr dann die komplette Playlist. Auch da könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen zu dieser Sendung, wenn sie euch gefällt oder auch nicht gefällt oder was auch immer. Genauso gerne freuen wir uns über E-Mails, die ihr schreiben könnt an musikredaktion@fsk-hh.org. Ja, und auch wenn ihr uns Musik schicken wollt, macht das auch gerne. Einfach hier an Nachtschalter über die Adresse vom Freien Senderkombinat. Die findet ihr auch problemlos auf der FSK-Website fsk-hh.org. people of the world. We present to you Erragamo. Live from Iraq. There's no retreat. No surrender. Yeah. so pack up to the gear, if we go punch on blunt sound of us, pack up to the gear, if we go punch on blunt sound of us, pack up to the gear, if we go punch on blunt sound of us, pack up to the gear, if we go. Let's not sound it. We don't have some liquor to run over the table. To the view one day, I'm gonna supply for your mind, and I am murderer. I'm gonna supply for your mind to make you feel so fine, man. So nickel and nickel and dime a dime. Matica, matica, nine a nine. My matica so much up on my spine every time. 16 and some, I carry over shoelaces every time. The youth, them, I carry oversized slip on carbine. Watch me now. Hey, hey, hey, hey, hey. Say them can't take the crime. Now when you come in crime, them call 119. Some a walk with bazooka, some a walk with them knives. Come this way, Mr. Cat, in my one of a kind. Oh, it's you, ooh. I'm a talent looking to, ooh, ooh, yeah, man. Oh, it's you, ooh. I'm a talent looking to, ooh, ooh, yeah, man. DJ and I roll another special. Hey, hey, hey, hey, hey, hey! I'm the dumb little fool you can't bad up. When you see road, why you have to shut up? I'm the dumb little fool you can't bad up. Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Start the night before the dance, me say the goat him need a walk. And the night of the dance, say the goat road cut off. We kill him, put in a potter with banana boiled soft. And the people come and dance and everybody near me top. Some a say me sneaky like a snake under grass, and some a say me sweet like a milk out of glass. And if I me no move, on none of them can pass. I see the people and the ghetto, say them down of crime. But when you come in crime, them call 119. Medication a come and they will lick out your line. But a fire 16, you put a fire combine. Who is you? I'm a talent again too. Somebody Ja, FSK, Freies Senderkombinat, hier der Sender. Wir hören gerade so ein paar Sachen aus den 80er Jahren oder gerade Anfang von den 80er Jahren und da passt es auch ganz gut, dass wir mich jetzt hier einen kleinen Titel spielen werden. Einen kleinen Titel, auch einen großen Titel, vielleicht auch kann man sagen. Viele werden es vielleicht nicht verstehen, aber das Ganze für Patrick Swayze. We'll be right back. accept herbs, the more you accept Rastafari. You dig what I say? Really, who accept herb? Herb is not, herb is important, but herb is more important to the people who don't accept it yet, because that is a reality. I mean, it's not Sevelin, Sevelin is something that you crave, but you check it in your sense and say, herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? You call themselves governments and this and that. Why them say you must not use the herb? FSK. Nachtschalter hier, 93.0, die Frequenz unter anderem, aber auch 101.4 fürs Kabel oder auch der Livestream unter fsk-h.org/livestream. Jetzt auch mit vereinfachten Hinweisen, wie das FSK online zu hören ist. Ja, und wir hörten gerade eben als letzte Selection so ein bisschen 80er-Sachen. Und dann noch ein Tribute an Patrick Swayze, yeah! Wir hörten gerade eben nämlich einen Titel von Jean Nippon, Raw Deal. Und davor hörten wir diesen Remix von Time of My Life, dem bekannten Dirty Dancing Klassiker von, ich glaube, ja, Patrick Swayze und wie heißt die? Linda Gray, ich weiß gar nicht genau, seine Partnerin da, wie die genau heißt. Zumindest dieser Remix war von Jean Nippon und DJ Orgasmic. Davor hörten wir Yellow Magic Orchestra, Behind the Mask und davor zwei Titel von Shannon aus dem Album Let the Music Play von 1983. Hörten wir Let the Music Play und danach dann Give Me Tonight. Ja, nochmal hier kurze Durchsage, und zwar leider kommen wir nicht dazu, alle Sachen hier parallel immer anzusagen, die hier gesendet werden, wie die auch heißen, aber das könnt ihr nachlesen unter auf der FSK-Website fsk-hh.org. Da einfach auf Nachschalter klicken, das ist oben links zu finden, jetzt gerade zumindest während der Sendung, wo sie live läuft. Später dann irgendwie wahrscheinlich über die Suchfunktion. Und da findet ihr die Playlist dieser ganzen Sendung. Da könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und natürlich auch gerne Spenden hier ans Freitender Köln hat. Nämlich Fördermitglied werden ist eine super Sache, so finanziert sich hier freies Radio. Und okay, ihr könnt natürlich auch mailen halt hier an das Freitender-Kombinat, beziehungsweise genauer gesagt an die Musikredaktion, einfach musikredaktion@fsk-h.org. Ja, und dieses Kommentieren zum Beispiel, wenn ihr das machen wollt, findet ihr dann einfach bei dem Playlist zum Beispiel, könnt ihr ja schreiben. Super Sendung oder derbe langweilig. Naja, wie ihr wollt. Wir freuen uns über jede Reaktion. We'll be right back. We'll be right back. Ja, die herrlichen Highton vom Jarring Effects Label aus Frankreich. Gleich mal zwei Lieder, weil es so schön ist. Ja, die haben Ende des Monats, 28. September bis 3. Oktober in Frankreich, weiß nicht genau wo, das Rhythm Collision Festival. Sehr sehenswert, hörenswert, denke ich. Rhythmcollision.org. Ja, findet ihr bestimmt in der Zeit, wäre man gerne in Frankreich, würde ich sagen. No more cheating, no more lies, just some smacking on the thighs. Well, you're drinking, so I want that. Let me borrow for a second. I'm feeling real, real nice, cause I'm right next to you. What's your name and number, fingerprint, I want it too. Have I told you before, I think you're real fine, fine, fine. The way your ass just move, move with the bass, bass line, line, line. It's getting corny in here, cause it's the way you move. No more cheating, no more lies, just some smacking on the thighs. You hear that clap, clap, clap, that's for you. No more cheating, no more lies, just some smacking on the thighs. I don't care how I speak, I'm feeling good, good, good. No more cheating, no more lies, just some smacking on the thighs. I got something to release, no need for more than wood, wood, wood. No more cheating, no more lies, just some smacking on the thighs. You need to take a shower. Forever. is overload, out of control. It's only dollar signs, good as gold. Tell ya, it's getting critical. Yeah. It's getting critical. Yeah. Forget the fear it is, you've been told. All right. Forever living a high life. Cause I believe I'm a star type. No matter what them say, I'm gonna take my place in the limelight. Forever. No matter what them say, I'm gonna take my place in the limelight. Mr. Wobble? Yes? Do you have a son named Robert? Robert Wobble, age 17? Yes. I'm sorry, Mr. Wobble. You better come down to the station house. Your son is dead. Dead? How? He was at an underground party, a rave. Somehow they all got locked inside and couldn't get out until we arrived. They ran out of drinks and had no food. The other partygoers must have been desperate. They started eating him alive. I'm sorry, Mr. Wobble. You better come down to the station house. Your son is dead. Kombinat hier Nachtschalter, die Sendung. Wir hören gerade Kid 606, Mr. Wobbles Nightmare. Das Ganze also nur ein böser, böser Traum, was wir gerade hier hören. Davor hörten wir Christy Murderbot featuring MC Zulu, The Limelight, und davor Christy Murderbot featuring Miles Bonnie Thix, hieß der Titel. Christy Murderbot veröffentlicht dieser Tage, glaube ich, ein neues Album, oder zumindest in diesem Monat, Name weiß ich gar nicht genau, ist unbekannt, aber bestimmt auch rauszufinden, Christy Murderbot, murderbot.com, da finden sich auch diese Titel von Murderbot, die wir heute hier gespielt haben, als Download für kostenlos, genau. Und auch ein sehr spannendes Projekt von Christy Murderbot ist Maillet auf Mixtapes. Da stellt Christy Murderbot, Produzent aus Chicago, jede Woche ein neues Mixtape rein, und das ein Jahr lang. Die Adresse dazu ist yearofmixtapes.blogspot.com. Ich wiederhole nochmal, yearofmixtapes.blogspot.com, oder schreibt eine Mail hier an Musikredaktion@fsk-h.org, dann können wir euch auch den Link schicken. Ihr könnt auch gerne unsere Playlist, die wir laufend hier auf fsk-h.org aktualisieren, angucken und auch kommentieren. Da freuen wir uns über Feedback hier zur Sendung. Davor hörten wir zwei Titel von Hightone. Die genauen Bezeichnungen der Titel haben wir leider nicht vorrätig. Und davor hörten wir einen Titel von Jakes, der hieß Herbs. Jo, das war so die letzte Selection hier. Alright. Way back when. Where it all began, the beast rolled and declared, let there be tracks. Bring that shit back. Bring that shit back. Bring that shit back. We'll be right back. the tweet. Bounce the beat. Bounce the beat. Bounce the beat. Bounce the beat. Bounce the beat. Bounce the beat. So let it tweet. Let it tweet. Monster. Yeah.

Nachtschalter hier, 93.0. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße an alle Taxifahrerinnen und Taxifahrer. The crowd. Sabesura. Tengo todo, papi, tengo fly, tengo body, tengo una sabrosura. travesura. Tengo todo papi, tengo fly, tengo party, tengo una travesura. Tengo todo papi, tengo fly, tengo party, tengo una travesura. Tengo todo papi, tengo fly, tengo party, tengo una travesura. Kreisender Kombinat mit dem Nachtschalter hier am Start noch, aber nicht mehr allzu lange, denn das war jetzt gerade so ein bisschen so, das letzte Mal zum Tanzen vielleicht, und jetzt kommen gleich ein paar entspanntere Sachen. Wir hören gerade noch im Hintergrund El Tigerasso von Maluka im Feeds-Remix, davor im Original, und davor hörten wir Marthet Get Hype und davor Shadow Dancer Northern. Dann noch zwei weitere Titel, die wir davor in dieser sehr tanzbaren Selection hörten, Alter Ego Chicken Shack und davor Tiger mit Beep Beep Beep im Kane Remix. Und die Titel, die davor liefen, sage ich es nochmal an, die könnt ihr aber nachlesen unter der FSK-Website fsk-h.org. Da einfach auf der Startseite auf Nachtschalter klicken, auf die aktuelle Sendung von heute oben links, dann findet ihr die Playlist. Oder kommentiert und dann auch gerne auch, wenn ihr auf der Website seid, und schreibt uns, was ihr zu der Sendung denkt, was ihr davon haltet. Oder meldet gerne auch an musikredaktion@fsk-h.org. Und natürlich gilt nach wie vor auch gerne Fördermitglied werden hier beim Freien Senderkombinat. Like them trees in Ibiza. Senoritas and Adidas holding our millimeters breeze up. Senoritas and Adidas holding our millimeters breeze up. That's my security currently, gotta ease up. That's my security currently, gotta ease up. Outside the machine. Apparently. Outside the machine. Apparently.

Und das erste Album nach 7 Jahren, nachdem sich Beans, Earl, Blaze, High Priest and M. Sayed eigentlich getrennt hatten. Und wir hörten da gerade eben zuletzt den Titel New York to Tokyo mit featuring Roots Manuva. Und davor hörten wir Apparently von Anti-Pop Consortium. Jetzt noch als Rausschmeißer hören wir Thavis Back, The Storm Before the Calm.